iphigenie in aulis übersetzt aus dem euripides von friedrich von schiller personen erster akt dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org personen agamemnon menelaus achilles klytämnestra agamemnons gemahlin iphigenie agamemnons tochter ein alter sklave agamemnons ein bote chor fremde frauen aus chalcis einer benachbarten landschaft die gekommen sind die kriegs und flottenrüstung der griechen in aulis zu sehen die szene ist das griechische lager in aulis vor dem zelt agamemnons erster akt erster auftritt agamemnon der alte sklave agamemnon ruft in das zelt hervor aus diesem zelte greis sklave indem er herauskommt hier bin ich was sinnst du neues könig agamemnon agamemnon du wirst es hören komm sklave ich bin bereit mein alter flieht der schlummer und noch frisch sind meine augen agamemnon das gestirn dort oben wie heißt's sklave du meinst den sirius der nächst dem siebensterne der plejaden rollt noch schwebt er mitten in dem himmel agamemnon auch läßt noch kein vogel sich vernehmen kein geräusch des meeres und der winde stumm liegt alles um den Euripus her. Sklave. Und doch verlässest du dein Gezelt, da überall noch Ruhe in Aulis herrscht und auch die Wachen sich nicht rühren? König Agamemnon, komm, lass uns hineingehen. Agamemnon. Ich beneide dich und jeden Sterblichen beneid ich, der ein unbekanntes, unberühmtes Leben frei von Gefahren lebt. Weit weniger beneid ich den, den hohe Würden krönen. Sklave. Doch sind es diese, die das Leben zieren. Agamemnon. Zwei deut'ge Zier, verräterische Hoheit, dem Wunsche süß, doch schmerzhaft dem Besitzer. Jetzt ist im Dienst der Götter was versehn, das uns das Leben Wüste macht. Jetzt ist's der Meinungen verhaßtes mancherlei, die Menge, die es uns verbittert. Sklave, von dir, o Herr, dem Hochgewaltigen, hör ich das ungern. Hat denn Atreus nur zu tränenlosen Freuden dich gezeuget? O Agamemnon, Sterblicher wie wir, bist du mit Lust und Leiden ausgestattet. Du magst es anders wollen, also wollen es die Himmlischen. Schon diese ganze Nacht seh ich der Lampe Licht von dir genährt, den Brief, den du in Händen hast, zu schreiben. Du löschest das Geschriebene wieder aus, jetzt siegelst du den Brief, und gleich darauf eröffnest du ihn wieder, wirfst die Lampe zu Boden, und aus deinen Augen bricht ein Tränenstrom. Wie wenig fehlt, daß dich nicht Herzensangst der Sinne gar beraubet. Was drückt dich, Herr? O sage mir's, was ist so Außerordentliches dir begegnet? Komm, sage mir's, du sagst es einem guten, getreuen Mann, den tyndar deiner gattin im heiratsgut mit übermacht den er der braut zum sichern wächter mitgegeben. Agamemnon. Drei jungfraun hat die tochter Thestius dem Tyndarus geboren. Phöbe hieß die älteste, die zweite Klytämnestra, mein Weib, die jüngste Helena. Es warben um Helenas Besitz mit reichen Schätzen die Fürsten Griechenlands, und blut'ger Zwist war von dem Heere der verschmähten Freier dem Glücklichen gedroht. Lang zauderte, dies fürchtend, bang und ungewiss, der König, den Ehgemahl der Tochter zu entscheiden. Dies Mittel sinnt er endlich aus. Es müssen die Freier sich mit hohen Schwüren binden, Trankopfer gießen auf den flammenden Altar und freundlich sich die Rechte bieten. Ein fürchterlich Gelübd entreißt er ihnen, das Recht des Glücklichen, sei auch wer wolle der Glückliche, einträchtig zu beschützen, Krieg und Verheerung in die beste Stadt des Griechen oder des Barbaren, der von Haus und Bette die Gemahlin ihm gewaltsam rauben würde, zu verbreiten. Als nun gegeben war der Schwur, durch ihn der freier Sinn mit schlauer Kunst gebunden, verstattet Tyndarus der Jungfrau selbst den Gatten sich zu wählen, dem der liebe gelinder Hauch das Herz entgegen neigte. Sie wählt, o hätte nie und nimmermehr so die Verderbliche gewählt. Sie wählt den blonden Menelaus zum Gemahle. Nicht lang, so läßt in Lacedämons Mauern, im reichem Kleiderstaate blühend, blitzend von Gold, im ganzen Prunke der Barbaren, der junge Phrygier sich sehen, der, wie das Gerücht verbreitet, zwischen drei Göttinnen einst der schöne Preis entschieden, gibt Liebe und empfängt und flüchtet nach des Ida fernen Triften die Geraubte. Es ruft der Zorn des Schwerbeleidigten, der Fürsten alte Schwüre, jetzt heraus. Zum Streite stürzt ganz Griechenland. In Aulis versammelt sich mit Schiffen, Rossen, Wagen und Schilden schnell ein fürchterlicher Mars. Mich, des erzürnten Bruder, wählen sie zu ihrem Oberhaupt. Unsel'ges Zepter, wärst du in andere Hände doch gefallen. Nun liegt das ganze aufgebotene Heer, weil ihm die Winde widerstreben, müßig in Aulis Engen. Unter fürchterlichen Beängstigungen bringt der Seher Kalchas den Götterspruch hervor, daß, wenn die Winde sich drehen und Trojas Türme fallen sollen, auf Artemis Altar der Schützerin von Aulis, meine Iphigenia, mein Kind, als Opfer bluten müsse. Blutete sie nicht, dann weder Fahrt noch Sieg. Sogleich erhält Talthybius von mir Befehl, mit lautem Heroldsruf das ganze Heer der Griechen abzudanken. Nimmermehr will ich zur Schlachtbank meine Tochter führen. Durch seiner Gründe Kraft und Erd und Himmel bewegend reißt der Bruder endlich doch mich hin, das Grässliche geschehen zu lassen. nun schreib ich an die königin gebiet ihr ungesäumt zur hochzeit mit achill die tochter mir nach aulis herzusenden hoch rühm ich ihr des bräutigams verdienst sie rascher anzutreiben setz ich noch hinzu es weigre sich achill mit uns nach ilion zu ziehn bevor er sie als gattin in sein phthia heimgesendet in dieser fälschlich vorgegebnen hochzeit hab ich des kindes opferung der mutter verhüllet außer menelaus kalchas und mir weiß nur ulyß um das geheimnis doch was ich damals schlimm gemacht mach ich in diesem briefe wieder gut den du im dunkel dieser nacht mich öffnen und versiegeln hast gesehen nimm und gleich damit nach argos halt der königin und meinem hause weiß ich warst du stets mit treu und redlichkeit ergeben was verborgen ist in dieses briefes falten will ich mit worten dir zu wissen tun er liest geborene der leda meinem ersten send ich dies zweite schreiben nach er hält inne sklave lies weiter verbirg mir ja nichts herr daß meine worte mit dem geschriebenen gleichlauten agamemnon fährt fort zu lesen sende die tochter nicht zum wogensichern aulis euböas busen die vermählung bleibt gelegeneren tagen aufgehoben sklave und glaubst du daß der heftige achill dem du die gattin wieder nimmst nicht gegen die königin und dich in wilder wut ergrimmen werde herr von daher droht gefahr sag an was hast du hier beschlossen agamemnon unwissend leiht achill mir seinen namen verborgen wie der götterspruch ist ihm die vorgegebne hochzeit ihm also raubt dieses opfer keine braut sklave o könig ein grauenvolles unternehmen ist's in das du dich verstricket hast du lockest die tochter als des göttinsohnes braut ins lager her und deine absicht war den danaern ein opfer zuzuführen agamemnon ach meine sinne hatten mich verlassen götter versunken bin ich in des jammers tiefen doch eile lauf nur jetzt vergiß den greis sklave herr fliegen will ich agamemnon laß nicht müdigkeit nicht schlaf an eines baches ufer nicht im schatten der gehölze dich verweilen sklave denk besser von mir könig agamemnon gib besonders wohl acht wo sich die straßen scheiden ob nicht etwa schon voraus ist zu den schiffen der wagen der sie bringen soll es ist gar etwas schnelles wie die räder laufen sklave sei meiner wachsamkeit gewiß agamemnon ich halte dich nun nicht länger eil aus diesen grenzen und hörst du trifft sich's daß dir unterwegs der wagen aufstößt o so drehe du selbst die rosse rückwärts nach Mycenae es ist indessen tag geworden sklave wie aber sprich wie find ich glauben bei der jungfrau und der königin? Agamemnon. Nimm nur das siegel wohl in acht auf diesem briefe. Hinweg! Schon färbt die lichte morgenröte den himmel weiß, und flammenwerfend steigen der sonne räder schon herauf. Geh, nimm die last von meiner seele. Sklave geht ab. Ach, daß keiner der Sterblichen sich selig nenne, keiner sich glücklich bis ans Ende. Leidenfrei ward keiner noch geboren. Er geht ab. Zwischenhandlung. Chor tritt auf. Strophe. Aus Chalkis, meiner Heimat, bin ich gezogen, die mit Meer antreibenden Wogen die ruhmreiche Arethusa benetzt. Über den Euripus hab ich gesetzt, der Griechen herrliche Scharen zu sehen, und die Schiffe am lebendigen Strand, die so rasch und gelehrig sich drehen unter dieser Halbgötterhand. In der Troja fernes Land folgen sie, wie ich daheim erfahren, Agamemnons fürstlichem Haupt und dem Bruder mit den blonden Haaren heimzuführen, die der Phrygier geraubt, Helena, vom Ufer der Barbaren. Von des Eurotas schilfreichem Strand führte sie Paris in Priamos Land, Paris, dem am tauenden Bach ringend mit der göttlichen Athene und mit Heeren um den Preis der Schöne, Cypria, das schöne Weib versprach. Antistrophe. Ich bin durch die heiligen Haine gegangen, wo sie Dianen mit Opfern erfreun. Junge Glut auf den schamhaften Wangen mischt ich mich in die kriegrischen Reihn. An des Lagers eisernen Schätzen, an der Schilde furchtbarer Wehr, meinen bewundernden Blick zu ergötzen, an der Rosse streitbarem Heer. Erst sah ich die tapfern Zeltgenossen, der Ajaxe Heldenpaar, vereint mit Protesilas dem Freund, auf den Sitzen friedlich hingegossen. Des Oileus Sohn und dich, die Krone Salamis, furchtbarer Telamone. An des Würfels wechselndem Glück labte sich der Heldenblick. Gleich nach diesen sah ich Diomeden, Ares tapfern Sprössling, Merion und Poseidons Enkel, Palamedes und Laertes listenreichen Sohn, seiner Felsen Ithaka entstiegen. Nireus dann, den schönsten aus dem Zug, an des Diskus mannigfachem Flug, lustig sich vergnügen. Hippode. Auch der Thetis Sohn hab ich gesehen, den der weise Chiron auferzog, raschen Laufes wie der Winde wehen, mit Erstaunen hab ich's angesehen, wie er flüchtig längs dem Ufer flog. Schwer geharnischt mit geschwinden Sohlen eines Wagens Flug zu überholen, den die Schnelle von vier Rossen zog. Übergoldet waren ihre Zügel, bunte Schenkel, gelbes Mähnenhaar schmückten das Gespann auf jedem Flügel. Weiß geflecket war das Deichselpaar. Mit dem Stachel und mit lauten Rufen trieb die Renner Pheres König an. Aber immer dicht an ihren Hufen ging des waffenschweren Läufers Bahn. Zweite Strophe. jetzt sah ich ein schauspiel zum entzücken ihrer wimpel zahlenloses wehn nein kein mund vermag es auszudrücken was mein weiblich auge hier gesehn 50 schiffe tapfrer myrmidonen zeus glorreicher enkel führt sie an zieren rechts der flotte schönen plan auf erhabenem verdecke thronen zeichen des unsterblichen peliden goldne nereiden zweite antistrophe 50 schiffe zählt ich die regieret von kapaneus und mecistens sohn der argiver mars herangeführet 60 führt zum streit nach ilion theseus sohn von der athener küste pallas mit geflügeltem gespann ist ihr zeichen auf der wasserwüste eine helferin dem steuermann dritte strophe der böoten 50 schiffe kamen kenntlich an des stifters schlangenbild könig leitus aus der erde samen bringt sie aus dem phocischen gefild 50 schiffe führte der oilide ajax aus der lokrier gebiete dritte antistrophe von mycene kam mit 100 masten agamemnon atreus sohn seinen scepter teilend mit adrasten dem gewaltigen von sikyon treu und dienstlich seines freundes harme folgt auch er der griechen heldenzug heimzuholen die in räubers arme des geflohnen hymens freuden trug nestors flotte hab ich jetzt begrüßet alpheus schönen stromgott sieht man hier der die heimat nachbarlich umfließet oben mensch und unten stier dritte epode mit 12 schiffen schließt an die achäer guneus fürst der enier sich an elis herrscher folgen die epeer des eurytus zepter untertan von den echinaden wo zu wagen keine landung führt der taphen macht die das meer mit weißen rudern schlagen meges sohn des phyleus in die schlacht beide flügel bindend schließt der telamone den die stolze salamis gebar mit 12 schiffen dieses zuges krone so erfragt ich's und so nahm ich's wahr dieses volk im ruderschlag erfahren mit verwundrung hab ich's nun erblickt weh dem kühnen fahrzeug der barbaren das die parze ihm entgegenschickt in die bucht der väterlichen laren hoffe keines freudig einzufahren auch das schlachtgeräte und der schiffe menge vieles wußt ich schon hab ich gesehn die erinnerung an diese dinge nimmer nimmer wird sie mir vergehn Ende von erster Akt. Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides von Friedrich von Schiller. Zweiter Akt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Menelaus, der alte Sklave, kommen in heftigem Wortwechsel. Sklave. das ist gewalt, gewalt ist das! Du wagest, was du nicht wagen sollst, Atride! Menelaus. Geh! Das heißt zu treu an seinem herrn gehandelt. Sklave. Ein Vorwurf, der mir Ehre bringt. Menelaus. Du sollst mir heulen, Alter, tust du deine Pflicht nicht besser. Sklave. Du hast keine Briefe zu erbrechen, die ich trage. Menelaus. Du hast keine zu tragen, die ganz Griechenland verderben. Sklave. Das mache du mit andern aus, mir gib den Brief zurücke. Menelaus. Nimmermehr. Sklave. Ich lasse nicht eher ab. Menelaus. Nicht weiter, wenn dein Kopf nicht unter meinem Zepter bluten soll. Sklave. Mag's, es ist ehrenvoll, für seinen Herrn zu sterben. Menelaus. Her den Brief. Dem Sklaven ziemen so viele Worte nicht. Er entreißt ihm den Brief. Sklave. Rufend. O mein Gebieter! Gewalt! Gewalt geschieht uns, Agamemnon! Gewaltsam reißt er deinen Brief mir aus den Händen. Menelaus will die Stimme der Billigkeit nicht hören und entreißt mir deinen Brief. Zweiter Auftritt. Agamemnon zu den vorigen. Agamemnon. Wer lärmt so vor den Toren? Was für ein unanständig Schrein! Sklave. Mich, Herr, nicht diesen musst du hören. Agamemnon zu Menelaus. Nun, was schiltst du diesen Mann und zerrst ihn so gewaltsam herum? Menelaus. Erst sieh mir ins Gesicht, antworten werd ich nachher. Agamemnon. Ich, ein Sohn Atreus, soll etwa die Augen vor dir niederschlagen? Menelaus. Siehst du dies Blatt, das ein verdammliches Geheimnis birgt? Agamemnon. Gib es zurück, dann sprich. Menelaus. Nicht eher, bis das ganze Heer erfahren, wovon es handelt. Agamemnon. Was? Du unterfingst dich, das Siegel zu erbrechen? Zu erfahren, was nicht bestimmt war, dir bekannt zu werden? Menelaus. Und dich noch schmerzlicher zu kränken, sieh, da deckt ich Ränke auf, die du im Stillen verübtest. Agamemnon. Eine Frechheit ohnegleichen. Wo, o ihr Götter, wo kam dieser Brief in deine Hände? Menelaus. Wo ich deine Tochter von Argos endlich kommen sehen wollte. Agamemnon. Wer hat zu meinem Hüter dich bestellt? Ist das nicht frech? Menelaus. Ich übernahm es, weil's mir so gefiel, denn deiner Knechte bin ich keiner. Agamemnon. Unerhörte Dreistigkeit, bin ich nicht Herr mehr meines Hauses? Menelaus. Höre, Sohn Atreus, festen Sinnes bist du nicht. Heut willst du dieses, gestern war es jens, und etwas anders ist es morgen. Agamemnon. Scharf, klug, das bist du. Unter vielen schlimmen Dingen ist das Schlimmste eine scharfe Zunge. Menelaus. Ein Schlimmeres ist ein wankelmüt'ger Sinn, denn der ist ungerecht und undurchschaulich den Freunden. Den Beweis will ich gleich führen. Lass nicht, weil jetzt der Zorn dich übermeistert, die Wahrheit dir zuwider sein. groß lob erwarte nicht. Ist jene zeit dir noch erinnerlich, da du der griechen führer in den trojanerkrieg zu heißen branntest? Sehr ernstlich wünschtest du, was du in schlauer Gleichgültigkeit zu bergen dich bemühtest. Wie demutsvoll, wie kleinlaut warst du da! Wie wurden alle Hände da gedrücket! Da hatte, wer es nur verlangte, wer's auch nicht verlangte, freien Zugang, freies und offnes Ohr bei Atreus Sohn. Da standen geöffnet allen Griechen deine Tore. So kauftest du mit schmeichlerischem Wesen den hohen Rang, zu dem man dich erhoben. Was war dein Dank? Des Wunsches kaum gewährt, sieht man dich plötzlich dein Betragen ändern. Der Freunde wird nicht mehr gedacht. Schwer hält's, nur vor dein Angesicht zu kommen. Selten erblickt man dich vor deines Hauses Toren. Die alte Denkart tauscht kein Ehrenmann auf einem höhern Posten. Mehr als je hebt ihn das Glück, denkt seiner alten Freunde der Ehrenmann, denn nun erst kann er ihnen vergangne Dienste kräftiglich vergelten. Sieh, damit fingst du's an, das war's, was mich zuerst von dir verdroß. Du kommst nach Aulis, das Heer der Danaer mit dir. Der Zorn der Himmlischen verweigert uns die Winde. Gleich bist du weg, der Streich schlägt dich zu Boden. Es dringt in dich der Griechen Ungeduld, der Schiffe müß'ge Last zurückgesandt, in Aulis länger unnütz nicht zu rasten. Wie kläglich stand es da um deine Feldherrnschaft. Was für ein Leiden, keine tausend Schiffe mehr zu befehligen, auf Trojas Feldern nicht mehr der Griechen Scharen auszubreiten. Da kam man zu dem Bruder. Was zu tun, wo Mittel finden, dass die süße Herrschaft und die erworbne Herrlichkeit mir bleib? Es kündigt eine günst'ge Fahrt den Schiffen der Seher Kalchas aus dem Opfer an, wenn du dein Kind Dianen schlachtetest. Wie fiel dir plötzlich da die Last vom Herzen? Gleich, gleich bist du's zufrieden, sie zu geben. Aus freiem Antrieb, ohne Zwang, dass man dich zwang, kannst du nicht sagen, sendest du der Königin Befehl, dir ungesäumt zum hochzeitlichen Band mit Peleus Sohn, so gabst du vor, die Tochter herzusenden. Nun hast du plötzlich eines andern dich besonnen, sendest heimlich widersprechenden Befehl nach Argos. Nun und nimmermehr willst du zum Mörder werden an dem Kinde. Doch ist die Lust, die jetzo dich umgibt, die nämliche, die deinen ersten Schwur vernommen. Doch so treiben es die Menschen, zu hohen Würden sieht man Tausende aus freier Wahl sich drängen, in vermessenen Entwürfen schwindelnd sich versteigen. Doch bald legt den Wahn des Haufens Flattersinn, und ihres Unvermögens stiller Wink bringt schimpflich sie zum Widerruf. Nur um die Griechen tut mir's leid, voll Hoffnung schon, vor Troja hohen heldenruhm zu ernten, jetzt deinetwegen, deiner tochter wegen, das hohngelächter niedriger barbaren. Nein, eines heeres führung, eines staates verwaltung sollte reichtum nie vergeben. Kopf macht den herrn, es sei der erste beste, der einsichtsvolle, er soll könig sein. Chor. Zu was für schrecklichen Gezänken kommt's, wenn Streit und Zwist entbrennet zwischen Brüdern? Agamemnon. Die Reih ist nun an mir, dich anzuklagen. Mit kürzern Worten will ich's tun. Ich will's mit sanftern Worten tun, als du dem Bruder zu hören gabst. Vergessen darf sich nur der schlechte Mensch, der kein Erröten kennt. Sag an, was für ein Dämon spricht aus deinem entflammten Aug? Was tobest du? Wer tat dir wehe? Wornach steht dein Sinn? Die Freuden des Ehebettes wünschest du zurücke? Bin ich's, der dir sie geben kann? Ist's recht, wenn du die Heimgeführte schlecht bewahrtest, dass ich unschuldiger es büßen soll? Mein Ehrgeiz bringt dich auf? Wie aber nennst du das, Vernunft und Billigkeit verhöhnen, um eine schöne Frau im Arm zu haben? O wahrlich, eines schlechten Mannes Freuden sind Freuden, die ihm ähnlich sehn. Weil ich ein rasches Wort nach besserer Überlegung zurücknahm, bin ich darum gleich rasend? Ist's einer, wer ist's mehr als du, der, wieder zu haben die abscheuliche, die ihm ein gnädger Gott genommen, keine Mühe zu groß und keinen Preis zu teuer achtet? Um deinetwillen, meinst du, haben Tyndarn durch tollen Schwur die Fürsten sich verpflichtet? Der Hoffnung süße Göttin riss, wie dich, die Liebestrunkenen dahin. So führe sie denn zum Krieg nach Troja, diese Helfer. Es kommt ein Tag, schon seh ich ihn, wo euch des nichtigen, gewaltsam ausgepressten Gelübdes schwer gereuen wird. Ich werde nicht Mörder sein an meinen eignen Kindern. Tret immerhin, wie deine Leidenschaft es heischt, Gerechtigkeit und Billigkeit mit Füßen, der Rächer einer Elenden zu sein, doch mit verruchten Mörderhänden gegen mein teures Kind, mein eigen Blut zu rasen. Abscheulich! Nein! Das würde Nacht und Tag in heißen Tränenfluten mich verzehren. Hier meine Meinung, kurz und klar und fasslich. Wenn du Vernunft nicht hören willst, so werd ich meine Rechte wissen zu bewahren. Chor. Ganz von dem jetzigen verschieden klang, was Agamemnon ehedem verheißen. Doch welcher billige verargt es ihm, möcht er des eigenen Blutes gerne schonen. Menelaus. So bin ich denn, ich unglückselger Mann, um alle meine Freunde. Agamemnon. Fordre nicht der Freunde Untergang, so werden sie bereit sein, dir zu dienen. Menelaus. Und woran erkenn ich, dass ein Vater uns gezeuget? agamemnon. In allem, was du weises mit mir theilest, in deinen rasereien nicht. Menelaus. Es macht der Freund des Freundes Kummer zu dem seinen. Agamemnon. Dring in mich, wenn du Liebes mir erweisest, nicht, wenn du Jammer auf mich häufst. Menelaus. Du könntest doch der Achiver wegen etwas leiden. Agamemnon. In den Achivern raset wie in dir ein schwarzer Gott. Menelaus. Auf deinen König stolz verrätst du, unteilnehmender, den Bruder. Wohlan, so muss ich andere Mittel suchen und andere Freunde für mich wirken lassen. Dritter Auftritt. Ein Bote zu den vorigen. Bote. Ich bringe sie, o König aller Griechen, ich bringe, hochbeglückter, dir die Tochter Iphigenia. Es folgt die Mutter mit dem kleinen Sohn. Gleich wirst du den lang entbehrten, lieben Anblick haben. Jetzt haben sie, vom weiten Weg erschöpft, am klaren Bach ausruhend sich gelagert. Auf naher Wiese grast das losgebundene Gespann. Ich bin vorausgeschritten, dass du zum Empfange dich bereiten möchtest. Denn schon im ganzen Lager ist's bekannt, sie sei's. Kann deine Tochter still erscheinen? Zu ganzen Scharen drängt man sich herbei, dein Kind zu sehen. Es sind der Menschen Augen mit Ehrfurcht auf die Glücklichen gerichtet. Was für ein Hymen, fragt man dort und hier, was für ein anderes Fest wird hier bereitet? Rief König Agamemnon nach der lang abwesenden Umarmungen verlangend die Tochter in das Lager? Ganz gewiß, versetzt ein anderer, geschieht's, der Göttin von Aulis die Verlobte vorzustellen. Wer mag der Bräutigam wohl sein? Doch eilt zum Opfer die Gefäße zu bereiten, bekränzt mit Blumen euer Haupt. Zu Menelaus. Du ordne des Festes Freuden an. Es halle von der Saiten Klang und von der Füße Schlag der ganze Palast wieder. Siehe da, für Iphigenien ein Tag der Freude. Agamemnon zum Boten. Lass es genug sein, geh. Das Übrige sei in des Glückes gute Hand gegeben. Bote geht ab. Vierter Auftritt. Agamemnon, Menelaus, Chor. Agamemnon. Unglücklichster, was nun? Wen? Wen bejammer ich zuerst? Ach, bei mir selbst muss ich beginnen. In welche Schlingen hat das Schicksal mich verstrickt? Ein Dämon, listiger als ich, vernichtet alle meine Künste. Auch nicht einmal weinen darf ich. Seliges Los der Niedrigkeit, die sich des süßen Rechtes, der Tränen freuet und der lauten Klage. Ach, das wird unser einem nie. Uns hat das Volk zu seinen Sklaven groß gemacht. Es ist unköniglich zu weinen. Ach, und hier nicht weinen ist unväterlich. Wie vor die Mutter treten, was ihr sagen, wie ihr ins Auge sehen, musste sie, mein elend zu vollenden, ungeladen die Tochter hergeleiten? Doch wer nimmt's der Mutter, das geliebte Kind der süßen Vermählung zuzuführen? Nur zu sehr, Treuloser, hat sie dir gedient, da sie, was sie auf Erden Teures hat, dir liefert. Und sie, die unglückselge Jungfrau, Jungfrau, ach nein, nein, bald wird Hades sie umfangen, Erbarmungswürdige, da liegt sie mir zu Füßen. Vater, morden willst du mich? Ist das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zeus, dass du und alles, was du Teures hast, nie eine bessere feire. Orest, der Knabe, steht dabei und jammert unschuldig mit, unwissend, was er weinet. Ach, von dem Vater nur zu gut verstanden. O Paris, Paris, Paris, welchen Jammer hat deine Hochzeit auf mein Haupt geladen? Chor. Er jammert mich, der unglücksvolle Fürst. So sehr ich Fremdling bin, sein Leiden geht mir nahe. Menelaus. Mein Bruder, lass mich deine Hand ergreifen. Agamemnon. Da hast du sie. Du bist der Hochbeglückte, ich der Geschlagene. Menelaus. Bei Pelops, deinem und meinem Ahnherrn, Bruder, und bei deinem und meinem Vater Atreus, sei's geschworen. Ich rede wahr und ohne Winkelzug mit dir, gerad und offen, wie ich's meine. Wie dir die Augen so von Tränen flossen, da, Bruder, sieh, ich will dir's nur gestehn, da ward mein inneres Mark bewegt, da konnt ich mich selbst der Tränen länger nicht erwehren. Ich nehme, was ich vorhin sprach, zurück. Ich will nicht grausam an dir handeln, nein, ich denke nunmehr ganz wie du. Ermorde die Tochter nicht, ich selber rat es dir. Mein Glück geht deinem Glück nicht vor. Wär's billig, dass mir's nach Wunsche ginge, wenn du leidest? Dass deine Kinder sterben, wenn die meinen des Lichts sich freuen? Um was ist mir's denn auch zu tun? Lass sehen. Um eine Ehgenossin? Und find ich die nicht aller Orten, wie's mein Herz gelüstet? Einen Bruder soll ich verlieren, um Helenen heimzuholen. Das hieße Gutes ja für Böses tauschen. Ein Tor, ein heißer Jünglingskopf war ich vorhin. Jetzt, da ich's reifer überdenke, jetzt fühl ich, was das heißt. Sein Kind erwürgen. Die Tochter meines Bruders am Altar um meiner Heirat willen hingeschlachtet. Nein, das erbarmt mich, wenn ich nur dran denke. Was hat dein Kind mit dieser Helena zu schaffen? Die Armee der Griechen mag nach Hause gehen. Drum, lieber Bruder, höre doch auf, in Tränen dich zu baden und auch mir die Tränen in das Aug zu treiben. Will ein Orakel an dein Kind, das hat mit mir nichts mehr zu schaffen. meinen anteil erlaß ich dir. Es siegt die bruderliebe. Entsag ich einem grausamen begehren, was hab ich mehr als meine pflicht getan? Ein guter mann wird stets das beßre wählen. Chor. Das nenn ich brav gedacht und schön, und wie man denken soll in Tantalus Geschlechte. Du zeigst dich deiner ahnherrn wert, Atride. Agamemnon. Jetzt redest du, wie einem Bruder ziemt. Du überraschest mich. Ich muß dich loben. Menelaus. Lieb und Gewinnsucht mögen oft genug die Eintracht stören zwischen Brüdern. Mich hat's jederzeit empört, wenn Blutsverwandte das Leben wechselseitig sich verbittern. Agamemnon. Wahr, doch ach, dies wendet die entsetzliche Notwendigkeit nicht ab. Ich muß die Hände tauchen in ihr Blut. Menelaus. Du mußt? Wer kann dich nötigen, dein eigen Kind zu morden? Agamemnon. Die versammelte Armee der Griechen kann es. Menelaus. Nimmermehr, wenn du nach Argos sie zurückgesendest. Agamemnon. Lass auch sein, dass mir's von dieser Seite glückte, das Heer zu hintergehn, von einer andern. Menelaus. Von welcher andern? Allzusehr muß man den großen Haufen auch nicht fürchten. Agamemnon. Bald wird er von Kalchas das Orakel hören. Menelaus. Lass dein Geheimnis mit dem Priester sterben, nichts ist ja leichter. Agamemnon. Eine ehrbegierge und schlimme Menschenart sind diese Priester. Menelaus. Nichts sind sie, und zu nichts sind sie vorhanden. Agamemnon. Und eben fällt mir's ein, was wir am meisten zu fürchten haben, davon schweigst du ganz. Menelaus. Entdecke mir's, so weiß ich's. Agamemnon. Das ist ein gewisser Sohn des Sisyphus, der weiß schon um die Sache. Menelaus. Der kann uns nicht schaden. Agamemnon. Du kennst sein listig überredend Wesen und seinen Einfluss auf das Volk. Menelaus. Und was noch mehr ist, seinen Ehrgeiz ohne Grenzen. Agamemnon. Nun denke dir, Ulyssen, wie er laut vor allen Griechen das Orakel offenbart, das Kalchas uns verkündigt. Offenbart, wie ich der Göttin meine Tochter erst versprach und jetzt mein Wort zurücknehme. Durch mächt'ge Rede reißt der Plauderer das ganze Lager wütend fort, erst mich, dann dich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Lass auch nach Argos mich entkommen, mit vereinten Scharen fallen sie auf mich, zerstören feindlich die Zyklopenstadt und machen meinem Reiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend. Götter, wozu bringt ihr mich in diesem fürchterlichen Drange? Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus, erweise mir. Gehst du durchs Lager, suche ja zu verhüten, dass der Mutter nicht kund werde, was hier vorgehen soll, bevor der erebus sein opfer hat so bin ich doch mit der kleinsten thränensumme elend zum chor ihr aber fremde fraun verschwiegenheit agamemnon und menelaus gehen zweite zwischenhandlung chor strophe selig selig sei mir gepriesen dem an hymens schamhafter brust in gemäßigter lust sanft die tage verfließen wilde wütende triebe weckt der reizende gott zweierlei pfeile der liebe führt der goldlockigte gott jener bringt selige freuden dieser mordet das glück reizende göttin den zweiten wehre vom herzen zurück sparsame reize verleih mir dione keusche umarmungen heiligen kuß deiner freuden bescheidnen genuß göttin mit deinem wahnsinn verschone gegenstrophe verschieden ist der sterblichen bestreben und ihre sitten mancherlei doch eine tat wird ewig leben genug daß sie vortrefflich sei zucht und belehrung lenkt der jugend bildsame herzen früh zur tugend wenn scham und weisheit sich vereinen sieht man die grazien erscheinen und sittlichkeit die fein entscheidet was ehrbar ist und edel kleidet das gibt den hohen ruhm des weisen der nimmer altert mit dem greisen groß ist's der tugend nachzustreben das weib dient ihr im stillen leben und in der liebe sanftem schoß doch in des mannes taten malen sich prangend ihre tausend strahlen da macht sie städt und länder groß epode o paris paris wärest du geblieben wo du das licht zuerst gesehn wo du die herde still getrieben auf idas triftenreichen höhn dort ließest du auf grünem rasen die silberweißen rinder grasen und buhltest auf dem phrygschen kiele mit dem olymp im flötenspiele und sangest dein barbarisch lied dort war's wo zwischen drei göttinnen dein richterlicher spruch entschied ach der nach hellas dich geführet und in den glänzenden palast mit prächt'gem elfenbein gezieret den du mit raub entweihet hast helenens auge kam dir da entgegen und liebewund zog sie's zurück helenen kam dein blick entgegen und liebetrunkend zogst du ihn zurück da erwachte die Zwietracht entbrannte und führte der Griechen versammeltes Heer bewaffnet mit dem tötenden Speer in Schiffen heran gegen Priamos Lande. Ende von zweiter Akt. Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides von Friedrich von Schiller. Dritter Akt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Man sieht von weitem Klytämnestren und ihre Tochter noch im Wagen, nebst einem Gefolge von Frauen. Chor. wie das glück doch den mächtigen lachet auf iphigenien werfet den blick auf klytämnestren die königlich große tyndars tochter wie herrlich geboren wie umleuchtet vom lieblichen glück ha diese reichen wie göttliche wesen stehn sie vor armer sterblichen blick stehet still sie steigen vom sitze kommt sie mit ehrfurcht zu grüßen zur stütze reicht ihnen freundlich die helfende hand empfanget sie mit erheiterter wange schreckt mit keinem traur'gen klange ihren tritt in dieses land keine furcht kein unglückbringend zeichen soll der fürstin antlitz bleichen fremd wie wir an aulis strand zweiter auftritt klytämnestra mit dem kleinen orestes iphigenie gefolge chor klytämnestra noch im wagen zum chor ein glücklich zeichen schöne hoffnungen und eines frohen hymens unterpfand dem ich die tochter bringe nehm ich mir aus eurem gruß und freundlichem empfange so hebet denn die hochzeitlichen gaben die ich der jungfrau mitgebracht vom wagen und bringt sie sorgsam nach des königs zelt du meine tochter steige aus empfanget sie sanft in euren jugendlichen armen wer reicht auch mir nun seines armes hilfe daß ich vom wagensitz gemächlich steige zu ihren sklavinnen ihr andern tretet vor das joch der pferde denn wild und schreckhaft ist der pferde blick auch diesen kleinen nehmet mit es ist orestes agamemnons sohn dein alter kann noch nicht von sich geben was es meinet wie schläfst du süßes kind der knabe schläft des wagens schaukeln hat ihn eingeschläfert wach auf mein sohn zum freudentag der schwester so groß du schon und edel bist geboren so höher wird der neue schöne bund mit thetis göttergleichem sohn dich ehren du meine tochter gehe ja nicht weg daß diese fremden frauen dort die dich an meiner seite sehen mir's bezeugen wie glücklich deine mutter ist sieh da dein vater auf ihn zu begrüßen dritter auftritt agamemnon zu den vorigen iphigenie wirst du zornen mutter wenn ich meine brust an seine vaterbrust zu drücken ihm entgegeneile klytämnestra o mir über alles verehrter könig und gemahl hier sind wir angelangt wie du gebotst iphigenie o laß mich nach so langer trennung brust an brust geschlossen dich umarmen vater laß mich deines lieben angesichts genießen doch zürnen mußt du nicht agamemnon genieß es tochter ich weiß wie zärtlich du mich liebst du liebst mich zärtlicher als meine andern kinder iphigenie dich nach so langer langer trennung wieder zu haben wie entzückt mich das mein vater agamemnon auch mich entzückt es was du sagst gilt von uns beiden iphigenie sei mir tausendmal gegrüßt was für ein glücklicher gedanke mein vater mich nach aulis zu berufen agamemnon ein glücklicher gedanke ach das weiß ich doch nicht. Iphigenie. Wehe mir, was für ein kalter, freudenleerer Blick, wenn du mich gerne siehst. Agamemnon. Mein Kind, für einen König und Feldherrn gibt's der Sorgen so gar viele. Iphigenie. Lass diese Sorgen jetzt und sei bei mir. Agamemnon. Bei dir bin ich und wahrlich nirgends anders. Iphigenie. O, so entfalte deine Stirn, lass mich dein liebes Auge heiter sehen. Agamemnon. Ich entfalte meine Stirne. Sieh, solang ich dir ins Antlitz schaue, bin ich froh. Iphigenie. Doch seh ich Tränen deiner Augen wässern. Agamemnon. Weil wir auf lange voneinander gehn. Iphigenie. Was sagst du, liebster Vater? Ich verstehe dich nicht. Ich soll es nicht verstehn. Agamemnon. So klug ist alles, was sie spricht. Ach, das erbarmt mich desto mehr. Iphigenie. So will ich Torheit reden, wenn das dich heiter machen kann. Agamemnon. Vor sich. Ich werde mich noch vergessen. Ja doch, meine Tochter. Ich lobe dich. Ich bin mit dir zufrieden. Iphigenie. Bleib lieber bei uns, Vater. Bleib und schenke dich deinen Kindern. Agamemnon. Dass ich's könnte. Ach, ich kann es nicht. Ich kann nicht, wie ich wünsche. Das ist es eben, was mir Kummer macht. Iphigenie. Verwünscht seien alle Kriege, alle Übel, die Menelaos auf uns lud. Agamemnon. Dein Vater wird nicht der Letzte sein, den sie verdarben. Iphigenie. Wie lang ist's nicht schon, dass du fern von uns in Aulis Busen müßig liegst. Agamemnon. Und auch noch jetzt setzt sich der Abfahrt meiner Flotte ein Hindernis entgegen. Iphigenie. Wo sagt man, dass diese Phryger wohnen, Vater? Agamemnon. Wo? Ach, wo der Sohn des Priamos nie hätte geboren werden sollen. Iphigenie. Wie? So weit schiffst du von dannen und verlässest mich? Agamemnon. Wie weit es auch sein möge, du, mein Kind, wirst immer mit mir gehen. Iphigenie. Wäre mir's anständig, lieber Vater, dir zu folgen, wie glücklich würd ich sein. Agamemnon. Was für ein Wunsch! Auch dich erwartet eine Fahrt, wo du an deinen Vater denken wirst. Iphigenie. Reis ich allein, mein Vater, oder von der Mutter begleitet? Agamemnon. Du allein, dich wird kein Vater begleiten, keine Mutter. Iphigenie. Also willst du in ein fremdes Haus mich bringen lassen? Agamemnon. Lass gut sein. Forsche nicht nach Dingen, die Jungfrauen nicht zu wissen ziemt. Iphigenie. Komm du von Troja uns recht bald und siegreich wieder. Agamemnon. Erst muß ich noch ein Opfer hier vollenden. Iphigenie. Das ist ein heiliges Geschäft, worüber du mit den Priestern dich beraten mußt. Agamemnon. Du wirst's mit ansehen, meine Tochter, gar nicht weit vom Becken wirst du stehn. Iphigenie. So werden wir einen Reigen um den Altar führen. Agamemnon. die glückliche in ihrer kummerfreien unwissenheit. Geh jetzt ins Vorgemach, den Jungfraun dich zu zeigen. Sie umarmt ihn. Eine schwere Umarmung war das und ein bitterer Kuss. Es ist ein langer Abschied, den wir nehmen. O Lippen, Busen, blondes Haar, wie teuer kommt dieses Troja mir und diese Helena zu stehen. Doch genug der Worte. Geh, geh! Unfreiwillig bricht aus meinen Augen ein Tränenstrom, da dich mein Arm umschließet. Geh in das Zelt. Iphigenie entfernt sich. Vierter Auftritt. Agamemnon, Klytämnestra, Chor. Agamemnon. O Tochter Tyndars, wenn du allzu weich mich fandest, sieh dem Schmerz des Vaters nach, der die geliebte Tochter jetzt zu Achillen scheiden sehen soll. Ich weiß es, ihrem Glück geht sie entgegen, doch welchen Vater schmerzt es nicht, die er mit Mühe und Sorgen auferzog, die Lieben an einen Fremden hinzugeben. Klytämnestra. Mich soll man so schwach nicht finden. Auch der Mutter, kommt's nun zur Trennung, wird es Tränen kosten. Und ohne dein Erinnern, doch die Ordnung und deiner Tochter Jahre heischen sie. Lass auf den Bräutigam uns kommen. Wer er ist, weiß ich bereits, erzähle mir von seinen Ahnherrn jetzt und seinem Lande. Agamemnon. Ägina kennest du, Äsopus Tochter. Klytämnestra. Wer freite sie, ein Sterblicher, ein Gott? Agamemnon. Zeus selbst, dem sie den Aeacus, den Herrscher Önopiens, gebar. Klytämnestra. Wer folgte diesem auf seinem Königsthrone nach? Agamemnon. Derselbe, der Nereus Tochter freite, Peleus. Klytämnestra. Mit der Götter willen freit er diese, oder geschah es wieder ihren Ratschluss? Agamemnon. Zeus versprach sie, und der Vater führte sie ihm zu. Klytämnestra. Wo war die Hochzeit? In des Meeres Wellen? Agamemnon. Die Hochzeit war auf dem erhabnen Sitze des Pelion, dem Aufenthalte Chirons. Klytämnestra. Wo man erzählt, daß die Zentauren wohnen? Agamemnon. Dort feierten die Götter Peleus Fest. Klytämnestra. Den jungen Sohn hat ihn der Vater oder die Göttliche erzogen? Agamemnon. Sein Erzieher war Chiron, daß der bösen Umgang nicht des Knaben Herz verderbe. Klytämnestra. Ihn erzog ein weiser Mann, und weiser noch war der, der einer solchen Aufsicht ihn vertraute. Agamemnon. Das ist der Mann, den ich zu deinem Eidam bestimme. Klytämnestra. An dem Mann ist nichts zu tadeln, und welche Gegend Griechenlands bewohnt er? Agamemnon. Die Grenzen von Phthiotis, die der Strom Apidanus durchfließt, ist seine Heimat. Klytämnestra. So weit wird er die Tochter von uns führen. Agamemnon. Das überlass ich ihm, sie ist die seine. Klytämnestra. Das Glück begleite sie, wann aber soll der Tag sein? Agamemnon. wenn der segensvolle kreis des mondes wird vollendet sein. Klytämnestra, hast du das hochzeitliche opfer für die jungfrau der göttin schon gebracht? Agamemnon, ich werd es bringen, das opfer ist es, was uns jetzt beschäftigt. Klytämnestra, ein hochzeitmahl gibst du doch auch. Agamemnon, wenn erst die himmlischen ihr opfer haben werden. Klytämnestra, wo aber gibst du dieses mahl den frauen? Agamemnon, hier bei den schiffen. Klytämnestra, wohl, es läßt sich anders nicht tun, ich seh's. Ich muß mich drein ergeben. Agamemnon, jetzt aber höre, was von dir dabei verlangt wird. Doch, daß du mir ja willfahrest. Klytämnestra, sag an, du weißt, wie gern ich dir gehorche. Agamemnon, ich freilich kann mich an dem Orte, wo der Bräutigam ist, finden lassen. Klytämnestra, was? Ich will nicht hoffen, daß man ohne mich vollziehen wird, was nur der Mutter ziemet. Agamemnon, im Angesicht des ganzen griechischen Lagers geb ich dem Sohn des Peleus deine Tochter. Klytämnestra, und wo soll dann die Mutter sein? Agamemnon, nach Argos zurückkehren soll die Mutter, dort die Aufsicht führen über ihre Kinder. Klytämnestra, nach Argos und die Tochter hier verlassen? Und wer wird dann die Hochzeitfackel tragen? Agamemnon, der Vater wird sie tragen. Klytämnestra, nein, das geht nicht. Du weißt, dass dir die Sitten dies verbieten. Agamemnon, dass sie der Frau verbieten, ins Gewühl von Kriegern sich zu mengen, dieses weiß ich. Klytämnestra, es heischt die Sitte, daß aus Mutterhänden die Braut der Bräutigam empfange. Agamemnon, sie heischt, daß deine andern Töchter in Mycen der Mutter länger nicht entbehren. Klytämnestra, wohl aufgehoben und verwahrt sind die in ihrem Frauensaal. Agamemnon, ich will gehorsam. Klytämnestra, nein, bei Argos königlicher Göttin, nein. Du hast dich weggemacht ins Ausland, dort mach dir zu tun. Mich lass im Hause walten und meine Töchter, wie sich's ziemt, vermählen. Sie geht ab. Agamemnon, allein. Ach, zu entfernen hofft ich sie. Ich habe umsonst gehofft, umsonst bin ich gekommen. So häufig Trug auf Trug, berücke die, die auf der Welt das teuerste mir sind, durch schnöde List, und alles spottet meiner. Nun will ich gehen, und, was der Göttin wohl gefällt und mir so wenig Segen bringet und allen Griechen so belastend ist, vom Seher Kalchas näher auskundschaften. Wer's aber mit sich selbst gut meint, der nehme ja eine Gattin, die gefällig ist und sanften Herzens, oder lieber keine. Er geht ab. Dritte Zwischenhandlung. Chor. Strophe. Sie sehen des Simois silberne Strudel der griechischen Schiffe versammelte Macht. Mit dem Geräte zur blutigen Schlacht betreten sie Phöbus heilige Erde, wo Kassandra mit wilder Gebärde die Schläfe mit grünendem Lorbeer umlaubt, das goldene Haar wie die sagen erzählen, wallen läßt um das begeisterte haupt, wenn die triebe des gottes sie wechselnd beseelen. Gegenstrophe. Sie rennen auf die mauern, sie steigen auf die burg, sie erblicken mit schauern hoch herunter von Pergamus Burg, den unsre schnellen Schiffe brachten, den fürchterlichen Gott der Schlachten, der in tönendes Erz eingekleidet sich um den Simois zahllos verbreitet, Helenen, die Schwester des himmlischen Paars, unter den Lanzen und kriegrischen Schilden heimzuführen nach Spartas Gefilden. Epode. Einen Wald von ehrnen Lanzen seh ich sie um deine Felsentürme pflanzen, statt der Phryger, hohe Pergamus. Deiner Männerhäupter, deiner Frauen, unerbittlich von dem Nacken hauen, Leichen über Leichen häufen, deine stolze Feste schleifen, unglücksvolle Pergamus. Da wird's Tränen kosten, deinen Bräuten und der Gattin Priamus. Wie wird nach dem geflohenen Gemahl die Tochter Jovis jetzt zurücke weinen? Ihr Götter, solche Angst und Qual entfernet sie von mir und von den meinen. Wie wird die reiche Lydierin den Busen jammernd schlagen, und wird's der stolzen Phrygerin am Webestuhle klagen? Ach, wenn nun die Sagen schallen, daß die hohe Stadt gefallen, die die Wehre meiner Heimat war, wer, wenn es herum erschollen, schneidet wohl der Tränenvollen von dem Haupt das schön gekämmte Haar. Helene, die der hochgehalste Schwan gezeuget, das hast du getan. Sei's nun, daß in einem Vogel Leda, wie die Sage ging, Zeus verwandelte Gestalt umfing, sei's, daß eine Fabel aus dem Munde der Camönen sehr zur schlimmen Stunde das Geschlecht der Menschen hinterging. Ende von dritter Akt. Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides von Friedrich von Schiller. Vierter Akt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Achilles, der Chor. Achilles. Wo find ich hier den Feldherrn der Achiver? Zu einigen Sklaven. Wer von euch sagt ihm, daß Achill ihn hier vor dem Gezelt erwachte? Müßig liegt an des Euripus Mündung nun das Heer. Ein jeder freilich nimmt's auf seine Weise. Der, noch durch Hymens Bande nicht gebunden, ließ öde Wände nur zurück und weilet geruhig hier an Aulis Strand. Ein anderer entwich von Weib und Kindern. So gewaltig ist diese Kriegeslust, die zu dem Zug nach Ilion ganz Hellas aufgeboten, nicht ohne eines Gottes Hand. Nun will ich, was mich angeht, zur Sprache kommen lassen. Wer sonst was vorzubringen hat, verfecht es für sich selbst. Ich habe Pharsalus verlassen und den Vater. Wie? Etwa, daß des Euripus schwache Winde mich an diesem Strand verweilen? Kaum geschweig ich meine Myrmidonen, die mich fort und fort